Kapitel 7 Eine Leidenschaft für die Chemie. Wir sind an der Haustür. Meine Mutter fragt mich, wann ich zurückkomme. Die Frau antwortet für mich. In ein paar Stunden. Wir gehen durch den Garten zum Auto. In diesem Moment sehe ich Christina. Sie hat sich hinter einem Baum versteckt. Lassen Sie mich jetzt gehen? Frage ich die Frau. Nicht sofort. Aber hab keine Angst. Du bist nicht in Gefahr. Die Frau spricht mit einem kalten Ton. Sie macht mir so noch mehr Angst. Aber ich denke an Christina. Sie hat mich gesehen und wird etwas tun. Wir fahren zurück zum Landhaus. Herr Schmidt und der Ausländer kommen uns entgegen. Die Frau gibt Herrn Schmidt das Heft. Er öffnet es und liest. Wenige Sekunden später schreit er: Was soll das sein? Er sieht sehr böse aus. Es ist in einem Geheimcode geschrieben, erkläre ich ihm. Auch Leonardo da Vinci hat so geschrieben. Sie müssen von rechts nach links lesen. Die Buchstaben sind umgekehrt geschrieben? Fragt er. So ist es, antworte ich. Herr Schmidt blättert das Heft erneut durch und schreit dann: So brauchen wir ja eine Woche für ein paar Seiten. Aber wir haben keine Woche Zeit, sagt der Ausländer. Los, gehen wir zum Doktor. Er hat es geschrieben und kann es sicher auch schnell lesen. Und zu mir sagt er: Und du kommst auch mit. Wir gehen alle zu Herrn Barth ins Zimmer. Wir haben das Heft. Und du sagst uns jetzt, was drin steht. In Ordnung, sagt Herr Barth. Wir gehen alle zusammen in die Küche. Die zwei Männer und Herr Barth setzen sich hin. Ich und die Frau bleiben stehen. Herr Barth liest das Heft vor und schreibt jedes Wort auf. Er hat erst zwei Zeilen geschrieben. Plötzlich hören wir Geräusche. Was passiert hier? Schreit Herr Schmidt. Dabei rennt er mit der Pistole in der Hand aus der Küche. Auch der Ausländer hat eine Pistole. Er richtet sie auf uns. Kein Wort und keine Bewegung, sonst... Aber er kann den Satz nicht beenden. Einige Männer sind in den Raum gekommen und auch sie tragen Waffen. Aber auch eine Uniform. Es sind Polizisten. Der Ausländer lässt die Pistole fallen und hebt die Hände über den Kopf. Die Polizisten legen ihm und der Frau Handschellen an. Einer der Polizisten nähert sich uns. Seid ihr okay? Fragt er. Ja. Ja. Alles in Ordnung, antworten Herr Barth und ich. Wie habt ihr uns gefunden? Aber der Polizist antwortet nicht. An seiner Stelle antwortet eine andere Person, Christina. Ich bin es gewesen, sagt sie. Ich habe Heinrich mit dieser Frau gesehen. Und ich habe alles verstanden. Ich bin dem Auto mit meinem Rad bis hierher gefolgt. Da habe ich verstanden, dass die Entführer hier sind. Ich habe die Polizei angerufen und sie war in 5 Minuten da. Ich habe dir doch gesagt, dass Christina intelligent ist, sage ich zu Herrn Barth. Zum Glück, kommentiert er. Herr Barth sieht wirklich viel jünger aus. Er ist 60, aber jetzt sieht er 10, 15 Jahre jünger aus. Darf ich zurück nach Hause? Fragt er einen Polizisten. Nein, tut mir leid, antwortet er. Sie müssen zum Polizeiamt mitkommen. Wir gehen alle zum Polizeiamt und bleiben ziemlich lange dort. Man stellt uns viele Fragen und wir erzählen alles detailliert. Nach gut 2 Stunden lassen sie uns gehen. Christina und ich gehen nach Hause. Dort stellt uns meine Mutter fast so viele Fragen wie die Polizisten. Dieses Mal sagen wir ihr die Wahrheit. Ihr seid clever gewesen, aber es war zu gefährlich. Nächstes Mal müsst ihr sofort zur Polizei gehen und nicht so verrückt. Meine Mutter spricht weiter, aber wir hören ihr nicht mehr zu. Gleich nach dem Abendessen gehen wir zu Herrn Barth. Wir klingeln an der Tür, aber er öffnet sie nicht. Wir klingeln noch einmal, aber nichts. Was ist passiert? Wo ist er? Christina guckt mich an. Sie fragt sich wahrscheinlich, was ich mich frage. Hat man ihn wieder entführt? Aber nein, die Tür geht auf. Ah, Heinrich, Christina. Entschuldigt, ich war im Labor. Ich habe euch nicht gehört. Wir waren besorgt, sage ich. Herr Barth lächelt. Er ist noch blass und sieht älter aus als heute Morgen. Ich beobachte ihn und er sagt: Ich weiß, was du denkst. Ich sehe nicht mehr so jung aus, richtig? Vielleicht sind Sie müde? Nein, das ist nicht der Grund. Die Wirkung der Creme verschwindet langsam, antwortet Herr Barth. Sie meinen, die Creme hat nur einen temporären Effekt? Fragt Christina. Ich weiß es nicht. Ich muss weitere Experimente machen. Vielleicht ist meine Creme doch nicht so wunderbar. Ich bin sicher, Sie können eine Supercreme herstellen. Danke, Christina, antwortet Herr Barth. Ich bin auch sicher, aber das kann dauern. Wer weiß, wie lange. Wochen, Monate, Jahre, es ist egal, unterbreche ich ihn. Mit Ihrer Supercreme können Sie dann ja wieder jünger werden. Ja, aber nur im Aussehen, sagt Herr Barth. Dann rufen Sie aber bitte keine Kollegen oder Freunde an, sagt Christina. Da kannst du sicher sein. Gehen wir ins Labor, schlage ich vor. Ich will es Christina zeigen. Interessiert sich Christina für Chemie? Fragt Herr Barth. Natürlich. Ich habe eine große Leidenschaft für Chemie, antwortet sie. Wirklich? Frage ich. Ja, wirklich. Als Kind habe ich immer mit dem kleinen Chemiker gespielt. Der kleine Chemiker? Ach, Christina, du bist wirklich stark.